Schritt B, B3. Klaus, entschuldige, ich habe kein Handy. Kann ich deins kurz haben? Ja, klar. Aber vielleicht solltest du dir selbst mal eins kaufen.